Facebook-Gründer Mark Zuckerberg galt mit 23 Jahren als jüngster Internetmilliardär. Beim Börsengang ist ihm jetzt Reid Hoffman mit LinkedIn zuvorgekommen, einem anderen sozialen Netzwerk, das mit 100 Millionen Nutzern wesentlich kleiner ist als Facebook, dafür aber stärker auf Geschäftskunden spezialisiert. Die Anleger sind offenbar bereit, für jeden der Abermillionen Kunden in einem der Netzwerke bis zu $100 zu bezahlen. Nur so lassen sich die abenteuerlich hohen Bewertungen erklären. Die Benutzung von Facebook ist schließlich kostenlos, aber wo es mehr als 600 Millionen Kunden gibt, dort müsse am Ende auch richtig viel zu verdienen sein, meint Jesse Hempel vom US-Wirtschaftsmagazin Fortune. That's a huge number and it's growing fast. So the bet is that there's a business behind it. Mit solchen Zahlen und einem solchen Wachstum müsse sich auch ein Geschäft machen lassen, gibt Hempel die Stimmung an der Börse wieder. Der Termin 2012, wenn Facebook endlich einen Teil seiner Aktien an den Markt bringt, wird schon sehnsüchtig erwartet. Die Investmentbank Goldman Sachs ist selbst eingestiegen und tut alles, um an dem Hype mitzuverdienen. Wie viele andere ist auch Microsoft auf dem fahrenden Zug aufgesprungen und hofft nun auf eine Wertsteigerung seiner Beteiligung an Facebook. Daneben stehen der Nachrichtendienst Twitter und andere Internetanbieter der interaktiven Web 2.0-Generation in den Startlöchern. Stefan Schafeter von der Baader Bank erinnert das an die erste Internetblase und an den neuen Markt, der mit gigantischen Fehlspekulationen endete. Wenn man sich die Zahlen anguckt bei LinkedIn, mit 100 Millionen Mitgliedern, aber letztes Jahr gerade 15 Millionen Dollar verdient und jetzt einen Börsenwert von 7 Milliarden Dollar, das ist ein krasses Missverhältnis. Bei Facebook, da würde ich jetzt mal sagen, ist einfach die Akzeptanz weltweit viel größer. Ob dann da auch eine Bewertung von 70 oder 80 Milliarden Dollar gerechtfertigt ist, das muss man sehen. Also hier wird einfach viel in die Zukunft projiziert und man braucht wirklich viel Fantasie, um solche Bewertungen auf Dauer aufrechtzuerhalten. Soziale Netzwerke im Internet, das sind interaktive Gemeinschaften, in denen auch ein bestimmtes Lebensgefühl transportiert wird. Dazu gehört es in erster Linie nicht kommerziell zu sein. Die Anzeigenkunden von Facebook, mit denen immerhin schon ein Milliardengewinn erwirtschaftet wird, wären vor allem an einer vertieften Auswertung von Nutzerdaten und von privaten Profilen interessiert. Solche Angebote lehnt Zuckerberg bisher entschieden ab. Advertisers who are using the site never get access to your information. Er werde nie persönliche Daten an Werbekunden verkaufen, verspricht der Facebook-Gründer. Bevor es von Facebook überrannt wurde, hatte auch das soziale Netzwerk von MySpace sehr viele Nutzer. Für den Medienzahn Rupert Murdoch wurde MySpace zum Milliardengrab. Anders als die vielen Aktionäre von LinkedIn hat Murdoch dieses Risiko ganz allein getragen.